Don Carlos, Infant von Spanien, ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller. Erster Akt, 5.-9. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 5. Auftritt. Die Königin Carlos. Marquis von Posa und die Marquisin von Mondekar treten nach dem Hintergrunde zurück. Carlos, vor der Königin niedergeworfen. So ist er endlich da, der Augenblick, und Karl darf diese teure Hand berühren. Königin, was für ein Schritt, welch eine strafbare, tollkühne Überraschung. Stehen Sie auf, wir sind entdeckt, mein Hof ist in der Nähe. Carlos, ich steh nicht auf, hier will ich ewig knien. Auf diesem Platz will ich verzaubert liegen, in dieser Stellung angewurzelt. Königin, Rasender, zu welcher Kühnheit führt sie meine Gnade? Wie wissen Sie, dass es die Königin, dass es die Mutter ist, an die sich diese verwegne Sprache richtet? Wissen Sie, dass ich selbst von diesem Überfalle dem Könige, Carlos, und dass ich sterben muß, man reiße mich von hier aufs Blutgerüste, ein Augenblick, gelebt im Paradiese, wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt. Königin, und ihre Königin? Carlos steht auf. Gott, Gott, ich gehe, ich will sie ja verlassen, muss ich nicht, wenn sie es also fordern? Mutter, Mutter, wie schrecklich spielen sie mit mir! Ein Wink, ein halber Blick, ein Laut aus ihrem Munde gebietet mir, zu sein und zu vergehen. Was wollen Sie, das noch geschehen soll? Was unter dieser Sonne kann es geben, das ich nicht hinzuopfern eilen will, wenn Sie es wünschen? Königin, fliehen Sie! Carlos, o Gott! Königin, das einzige, Karl, warum ich Sie mit Tränen beschwöre, fliehen Sie, eh meine Damen, eh meine Kerkermeister Sie und mich beisammenfinden und die große Zeitung vor Ihres Vaters Ohren bringen. Carlos, ich erwarte mein Schicksal, es sei Leben oder Tod. Wie, hab ich darum meine Hoffnungen auf diesen einzigen Augenblick verwiesen, der sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, dass falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Nein, Königin, die Welt kann 100-mal, kann 1000-mal um ihre Pole treiben, eh diese Gunst der Zufall wiederholt. Königin, auch soll er das in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher, was wollen Sie von mir? Carlos, o Königin, dass ich gerungen habe, gerungen wie kein Sterblicher noch rang, ist Gott mein Zeuge. Königin, umsonst, hin ist mein Heldenmut, ich unterliege. Königin, nichts mehr davon, um meiner Ruhe willen. Carlos, Sie waren mein, im Angesicht der Welt, mir zugesprochen, von zwei großen Thronen, mir zuerkannt, von Himmel und Natur, und Philipp, Philipp hat mir sie geraubt. Königin, er ist ihr Vater. Carlos, ihr Gemahl. Königin, der ihnen das größte reich der welt zum erbe gibt carlos und sie zur mutter königin großer gott sie rasen carlos und weiß er auch wie reich er ist hat er ein fühlend herz das ihrige zu schätzen ich will nicht klagen nein ich will vergessen wie unaussprechlich glücklich ich an ihrer hand geworden wäre wenn nur er es ist er ist es nicht das ist höllenqual er ist es nicht und wird es niemals werden du nahmst mir meinen himmel nur um ihn in könig philipps armen zu vertilgen königin abscheulicher gedanke carlos o ich weiß wer dieser ehestifter war ich weiß wie philipp lieben kann und wie er freite wer sind sie denn in diesem reich laß hören regentin etwa nimmermehr wie könnten wo sie regentin sind die alba würgen wie könnte flandern für den glauben bluten wie oder sind sie philipps frau unmöglich ich kann's nicht glauben eine frau besitzt des mannes herz und wem gehört das seine und bittet er nicht jede zärtlichkeit die ihm vielleicht in fieberglut entwischte dem zepter ab und seinen grauen haaren königin wer sagte ihnen daß an philipps seite mein los beweinenswürdig sei carlos mein herz das feurig fühlt wie es an meiner seite beneidenswürdig wäre königin eitler mann wenn mein herz nun das gegenteil mir sagte wenn philipps ehrerbiet'ge zärtlichkeit und seiner liebe stumme mienensprache weit inniger als seines stolzen sohns verwegene beredsamkeit mich rührten wenn eines greisen überlegte achtung carlos das ist was anders dann ja dann vergebung das wußt ich nicht daß sie den könig lieben königin ihn ehren ist mein wunsch und mein vergnügen carlos sie haben nie geliebt königin seltsame frage carlos sie haben nie geliebt königin ich liebe nicht mehr carlos weil es ihr herz weil es ihr eid verbietet königin verlassen sie mich prinz und kommen sie zu keiner solchen unterredung wieder carlos weil es ihr eid weil es ihr herz verbietet königin weil meine pflicht unglücklicher wozu die traurige zergliederung des schicksals dem sie und ich gehorchen müssen carlos müssen gehorchen müssen königin wie was wollen sie mit diesem feierlichen ton carlos so viel daß carlos nicht gesonnen ist zu müssen wo er zu wollen hat daß carlos nicht gesonnen ist der unglückseligste in diesem reich zu bleiben wenn es ihn nichts als den umsturz der gesetze kostet der glücklichste zu sein königin versteh ich sie sie hoffen noch sie wagen es zu hoffen wo alles alles schon verloren ist carlos ich gebe nichts verloren als die toten königin auf mich auf ihre mutter hoffen sie sie sieht ihn lange und durchdringend an dann mit würde und ernst warum nicht o der neuerwählte könig kann mehr als das kann die verordnungen des abgeschiednen durch das feuer vertilgen kann seine bilder stürzen kann sogar wer hindert ihn die mumie des toten aus ihrer ruhe zu Escurial hervor ans licht der sonne reißen seinen entweihten staub in die vier winde streun und dann zuletzt um würdig zu vollenden carlos um gottes willen reden sie nicht aus königin zuletzt noch mit der mutter sich vermählen carlos verfluchter sohn er steht einen augenblick starr und sprachlos ja es ist aus jetzt ist es aus ich fühle klar und helle was mir ewig ewig dunkel bleiben sollte sie sind für mich dahin dahin dahin auf immerdar jetzt ist der wurf gefallen sie sind für mich verloren o in diesem gefühl liegt hölle hölle liegt im andern sie zu besitzen weh ich fass es nicht und meine nerven fangen an zu reißen königin beklagenswerter teurer karl ich fühle ganz fühl ich sie die namenlose pein die jetzt in ihrem busen tobt unendlich wie ihre liebe ist ihr schmerz unendlich wie er ist auch der ruhm ihn zu besiegen erringen sie ihn junger held der preis ist dieses hohen starken kämpfers wert des jünglings wert durch dessen herz die tugend so vieler königlichen ahnen rollt ermannen sie sich edler prinz der enkel des großen karls fängt frisch zu ringen an wo andrer menschen kinder mutlos enden carlos zu spät o gott es ist zu spät königin ein mann zu sein o karl wie groß wird unsere tugend wenn unser herz bei ihrer übung bricht hoch stellte sie die vorsicht höher prinz als millionen ihrer andern brüder parteilich gab sie ihrem liebling was sie andern nahm und millionen fragen verdiente der im mutterleibe schon mehr als wir andern sterblichen zu gelten auf retten sie des himmels billigkeit verdienen sie der welt voranzugehen und opfern sie was keiner opferte carlos das kann ich auch sie zu erkämpfen hab ich riesenkraft sie zu verlieren keine königin gestehen sie es carlos trotz ist es und bitterkeit und stolz was ihre wünsche so wütend nach der mutter zieht die liebe das herz das sie verschwenderisch mir opfern gehört den reichen an die sie dereinst regieren sollen sehen sie sie prassen von ihres mündels anvertrautem gut die liebe ist ihr großes amt bis jetzt verirrte sie zur mutter bringen sie o bringen sie sie ihren künftgen reichen und fühlen sie statt dolchen des gewissens die wollust gott zu sein elisabeth war ihre erste liebe ihre zwote sei spanien wie gerne guter karl will ich der besseren geliebten weichen carlos wirft sich von empfindung überwältigt zu ihren füßen wie groß sie sind o himmlische ja alles was sie verlangen will ich tun es sei er steht auf hier steh ich in der allmacht hand und schwöre ihnen schwöre ewiges o himmel nein nur ewiges verstummen doch ewiges vergessen nicht königin wie könnt ich von carlos fordern was ich selbst zu leisten nicht willens bin marquis eilt aus der allee der könig königin gott marquis hinweg hinweg aus dieser gegend prinz königin sein argwohn ist fürchterlich erblickt er sie carlos ich bleibe königin und wer wird dann das opfer sein carlos zieht den marquis am arme fort fort komm roderich er geht und kommt noch einmal zurück was darf ich mit mir nehmen königin die freundschaft ihrer mutter carlos freundschaft mutter königin und diese tränen aus den niederlanden sie gibt ihm einige briefe karl und der marquis gehen ab die königin sieht sich unruhig nach ihren damen um welche sich nirgends erblicken lassen wie sie nach dem hintergrunde zurückgehen will erscheint der könig sechster auftritt könig königin herzog alba graf lerma domingo einige damen und granden welche in der entfernung zurückbleiben könig sieht mit befremdung umher und schweigt eine zeitlang was seh ich sie hier so allein madame und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich, wo blieben ihre Frauen? Königin, mein gnädigster Gemahl. König, warum allein? Zum Gefolge. Von diesem unverzeihlichen Versehen soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei der Königin? Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen? Königin. O zürnen Sie nicht, mein Gemahl. Ich selbst, ich bin die Schuldige. Auf mein Geheiß entfernte sich die Fürstin Eboli. König. Auf Ihr Geheiß? Königin. Die Kammerfrau zu rufen, weil ich nach der Infantin mich gesehnt. König. Und darum die Begleitung weggeschickt. doch dies entschuldigt nur die erste dame. Wo war die zwote? Mondekar, welche indessen zurückgekommen ist und sich unter die übrigen damen gemischt hat, tritt hervor. Ihre majestät, ich fühle, daß ich strafbar bin. König. Deswegen vergönn ich ihnen 10 Jahre zeit, fern von madrid darüber nachzudenken. Die marquisin tritt mit weinenden augen zurück. Allgemeines stillschweigen. Alle umstehenden sehen bestürzt auf die königin. Königin. Marquisin, wen beweinen sie? Zum könig. Hab ich gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte die Königskrone dieses Reichs, wornach ich selber nie gegriffen habe, mich zum Mindesten vor dem Erröten schützen. Gibt's ein Gesetz in diesem Königreich, das vor Gericht Monarchentöchter fordert? Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens? Schützt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jetzt Vergebung, mein Gemahl. Ich bin es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten, in Tränen zu entlassen. Mondekar. Sie nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn der Marquisin. Den König haben sie erzürnt, nicht mich. Drum nehmen sie dies Denkmal meiner Gnade und dieser Stunde. Meiden sie das Reich. Sie haben nur in Spanien gesündigt. In meinem Frankreich wischt man solche Tränen mit Freuden ab. O, muss mich's ewig mahnen. Sie lehnt sich an die Oberhofmeisterin und bedeckt das Gesicht. In meinem Frankreich war's doch anders. König, in einiger Bewegung. Konnte ein Vorwurf meiner Liebe sie betrüben? Ein Wort betrüben, das die zärtlichste Bekümmernis auf meine Lippen legte? Er wendet sich gegen die Grandessa. Hier stehen die Vasallen meines Throns. Sank je ein Schlaf auf meine Augenlider, ich hätte denn am Abend jedes Tags berechnet, wie die Herzen meiner Völker in meinen fernsten Himmelsstrichen schlagen. Und sollt ich ängstlicher für meinen Thron als für die Gattin meines Herzens beben? Für meine Völker kann mein Schwert mir haften und... Herzog Alba, dieses Auge nur für meines Weibes Liebe. Königin, wenn ich sie beleidigt habe, mein Gemahl. König, ich heiße der reichste Mann in der getauften Welt. Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter. Doch alles das besaß ein anderer schon, wird nach mir mancher andere noch besitzen. Das ist mein Eigen. Was der König hat, gehört dem Glück. Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin. Königin, Sie fürchten, Sire? König, dies graue Haar doch nicht. Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, hab ich zu fürchten aufgehört. Zu den Granden. Ich zähle die Großen meines Hofs. Der erste fehlt. Wo ist Don Carlos, mein Infant? Niemand antwortet. Der Knabe Don Karl fängt an, mir fürchterlich zu werden. er meidet meine gegenwart seitdem er von alkalas hoher schule kam sein blut ist heiß warum sein blick so kalt so abgemessen festlich sein betragen seid wachsam ich empfehl es euch alba ich bin's solang ein herz an diesen panzer schlägt mag sich don philipp ruhig schlafen legen wie gottes cherub vor dem paradies steht herzog alba vor dem thron lerma darf ich dem weisesten der könige in demut zu widersprechen wagen allzu tief verehr ich meines königs majestät als seinen sohn so rasch und streng zu richten ich fürchte viel von carlos heißem blut doch nichts von seinem herzen könig graf von lerma ihr redet gut den vater zu bestechen des königs stütze wird der herzog sein nichts mehr davon er wendet sich gegen sein gefolge jetzt eil ich nach madrid mich ruft mein königliches amt die pest der ketzerei steckt meine völker an der aufruhr wächst in meinen niederlanden es ist die höchste zeit ein schauerndes exempel soll die irrenden bekehren den großen eid den alle könige der christenheit geloben lös ich morgen dies blutgericht soll ohne beispiel sein mein ganzer hof ist feierlich geladen er führt die königin hinweg die übrigen folgen siebter auftritt don carlos mit briefen in der hand marquis von posa kommen von der entgegengesetzten seite carlos ich bin entschlossen flandern sei gerettet sie will es das ist mir genug marquis auch ist kein augenblick mehr zu verlieren herzog von alba sagt man ist im kabinett bereits zum gouverneur ernannt carlos gleich morgen verlang ich audienz bei meinem vater ich fordre dieses amt für mich es ist die erste bitte die ich an ihn wage er kann sie mir nicht weigern lange schon sieht er mich ungern in madrid welch ein willkommner vorwand mich entfernt zu halten und soll ich dir's gestehen roderich ich hoffe mehr vielleicht gelingt es mir von angesicht zu angesicht mit ihm in seiner gunst mich wieder herzustellen er hat noch nie die stimme der natur gehört laß mich versuchen roderich was sie auf meinen lippen wird vermögen marquis jetzt endlich hör ich meinen carlos wieder jetzt sind sie wieder ganz sie selbst achter auftritt graf lerma die vorigen lerma soeben hat der monarch aranjuez verlassen ich habe den befehl carlos schon gut graf lerma ich treffe mit dem könig ein marquis macht miene sich zu entfernen mit einigem zeremoniell sonst haben mir eure hoheit nichts mehr aufzutragen carlos nichts chevalier ich wünsche ihnen glück zu ihrer ankunft in madrid sie werden noch mehreres von flandern mir erzählen zu lerma welcher noch wartet ich folge gleich. Graf Lerma geht ab. Neunter Auftritt don carlos der marquis carlos ich habe dich verstanden ich danke dir doch diesen zwang entschuldigt nur eines dritten gegenwart sind wir nicht brüder dieses possenspiel des ranges sei künftighin aus unserm bund verwiesen berede dich wir beide hätten uns auf einem ball mit masken eingefunden in sklavenkleider du und ich aus laune in einen purpur eingemummt solange der fasching währt verehren wir die lüge der rolle treu mit lächerlichem ernst den süßen rausch des haufens nicht zu stören doch durch die larve winkt dein karl dir zu du drückst mir im vorübergehn die hände und wir verstehen uns marquis der traum ist göttlich doch wird er nie verfliegen ist mein karl auch seiner so gewiß den reizungen der unumschränkten majestät zu trotzen noch ist ein großer tag zurück ein tag wo dieser heldensinn ich will sie mahnen in einer schweren probe sinken wird don philipp stirbt karl erbt das größte reich der christenheit ein ungeheurer spalt reißt vom geschlecht der sterblichen ihn los und gott ist heut wer gestern mensch noch war jetzt hat er keine schwächen mehr die pflichten der ewigkeit verstummen ihm die menschheit noch heut ein großes wort in seinem ohr verkauft sich selbst und kriecht um ihren götzen sein mitgefühl löscht mit dem leiden aus in wollüsten ermattet seine tugend für seine torheit schickt ihm peru gold für seine laster zieht sein hof ihm teufel er schläft berauscht in diesem himmel ein den seine sklaven listig um ihn schufen lang wie sein traum währt seine gottheit wehe dem rasenden der ihn mitleidig weckte was aber würde roderich die freundschaft ist wahr und kühn die kranke majestät hält ihren fürchterlichen strahl nicht aus den trotz des bürgers würden sie nicht dulden ich nicht den stolz des fürsten carlos wahr und schrecklich ist dein gemälde von monarchen ja ich glaube dir doch nur die wollust schloß dem laster ihre herzen auf ich bin noch rein ein 23-jähriger jüngling was vor mir tausende gewissenlos in schwelgenden umarmungen verprassten des geistes beste hälfte männerkraft hab ich dem künftgen herrscher aufgehoben was könnte dich aus meinem herzen drängen wenn es nicht weiber tun marquis ich selbst könnt ich so innig sie noch lieben karl wenn ich sie fürchten müßte carlos das wird nie geschehen bedarfst du meiner hast du leidenschaften die von dem throne betteln reizt dich gold? Du bist ein reichrer Untertan, als ich ein König je sein werde. Geizest du nach Ehre? Schon als Jüngling hattest du ihr Maß erschöpft. Du hast sie ausgeschlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des andern und wer der Schuldner sein? Du schweigst? Du zitterst vor der Versuchung? Nicht gewisser bist du deiner selbst? Marquis, wohlan, ich weiche, hier meine Hand. Carlos, der meinige? Marquis, auf ewig und in des Worts verwegenster Bedeutung. Carlos, so treu und warm wie heute dem Infanten, auch dermaleinst dem König zugetan. Marquis, das schwör ich Ihnen. Carlos, dann auch, wenn der Wurm der Schmeichelei mein unbewachtes Herz umklammerte, wenn dieses Auge Tränen verlernte, die es sonst geweint, dies Ohr dem Flehen sich verriegelte, willst du, ein schreckenloser Hüter meiner Tugend, mich kräftig fassen, meinen Genius bei seinem großen Namen rufen? Marquis, ja. Carlos, und jetzt noch eine Bitte. Nenn mich du. Ich habe deinesgleichen stets beneidet um dieses Vorrecht der Vertraulichkeit. Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr, mein Herz mit süßen Ahnungen von Gleichheit. Keinen Einwurf. Was du sagen willst, errat ich. Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß. Doch mir, dem Königssohne, ist es viel. Willst du mein Bruder sein? Marquis, dein Bruder. Carlos, jetzt zum König. Ich fürchte nichts mehr. Arm in Arm mit dir, so forder ich mein Jahrhundert in die Schranken. Sie gehen ab. Ende von erster Akt.